Erster im 36. Jahr von König Asa kam König Baesa von Israel. Er baute die Stadt Rama aus. Niemand sollte zu Asa gehen oder weggehen. Zweiter Asa nahm Silber und Gold aus dem Tempel Gottes. Er nahm auch Gold aus seinem Palast. Er schickte es zu König Ben-Hadad nach Damaskus. Dritter Asa sagte, wir haben eine Abmachung. Mein Vater und dein Vater hatten auch eine. Hier ist Gold und Silber. Brich deine Abmachung mit Baesa. Dann geht er weg. Vierter Ben-Hadad hörte auf König Asa. Er schickte seine Soldaten gegen die Städte von Israel. Sie machten viele Städte und Lagerhäuser kaputt. Fünfter Baesa hörte das. Er hörte auf, Rama zu bauen. Er beendete seine Arbeit. Sechster König Asa holte alle Männer aus Juda. Sie nahmen die Steine und das Holz von Baesa weg. Asa baute damit die Städte Geba und Mizpah. Siebter damals kam der Seher Hanani zu König Asa. Er sagte, du hast dem König von Aram vertraut. Du hast nicht Gott vertraut. Deshalb ist die Armee von Aram entkommen. Achter, die Kuschiten und Libyer hatten eine sehr große Armee. Sie hatten viele Wagen und Reiter. Aber du hast Gott vertraut. Deshalb gab Gott dir den Sieg. Neunter, Gott sieht alles auf der Erde. Er hilft den Menschen, die ihm treu sind. Du warst dumm. Ab jetzt hast du immer Krieg. Zehnter, Asa wurde wütend auf den Seher. Er sperrte ihn in das Gefängnis. Er war sehr böse auf ihn. Asa behandelte auch einige Leute aus dem Volk schlecht. Elfter, die Geschichte von Asa steht im Buch der Könige. Dort steht alles über sein Leben. Zwölfter, im 39. Jahr seiner Zeit als König wurde Asa krank. Seine Füße taten sehr weh. Er suchte keine Hilfe bei Gott. Er fragte nur die Ärzte. 13. Asa starb im 41. Jahr seiner Zeit als König. Er ruht nun bei seinen Vorfahren. 14. Die Leute begruben ihn in seinem Grab in der Stadt Davids. Er lag auf einem Bett mit vielen Gewürzen und guten Düften. Die Leute machten ein sehr großes Feuer für ihn.